Modul 2, Aufgabe 2b. Schon immer war diese Farbe meine Lieblingsfarbe. Ich erinnere mich, dass ich als Kind viele Sachen in dieser Farbe hatte, genau wie heute. Ich glaube, die Farbe, von der ich spreche, ist eine sehr wichtige Farbe. Früher dachte man, sie könnte vor bösen Einflüssen schützen. Deshalb wurden Gegenstände, Bäume und Tiere mit dieser Farbe bestrichen. Und Krieger färbten damit ihre Waffen, um ihnen magische Kräfte zu verleihen. Die Farbe wird auch sehr häufig für Fahnen und Flaggen benutzt. Gerade weil man sie schon von weitem gut sehen kann, so auch im Straßenverkehr. Hier signalisiert diese Farbe eine Gefahr oder ein Verbot. Und wenn man sich über einen Nachbarn ärgert oder auf einen Kollegen wütend ist, nimmt das Gesicht auch oft diese Farbe an. Aber die Farbe soll auch eine heilende Wirkung haben. Sie wirkt angeblich wohltuend, wärmend und anregend. Außerdem soll sie den Appetit fördern. Und wer sich nur schwer konzentrieren kann, den beeinflusst sie positiv. Deshalb sollen Schreibtischlichter in dieser Farbe beim Lernen helfen. Wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich sicher einen besseren Schulabschluss gemacht. Meine Lieblingsfarbe ist sehr kräftig. Sie ist hell wie das Tageslicht und macht mich immer fröhlich. Für mich steht die Farbe für Lebensfreude und Optimismus. Diese Farbe war übrigens auch die Lieblingsfarbe von Vincent van Gogh. In seinen Bildern kann man das deutlich erkennen. Die Farbe symbolisierte für ihn die Sonne des Südens, Heiterkeit, aber auch Freundschaft und Liebe. Allerdings hat die Farbe nicht nur positive Bedeutungen. Wehte im Mittelalter zum Beispiel an einem Haus eine Flagge in dieser Farbe, dann wollte man warnen, nämlich vor der Pest. Die Hausbewohner waren dann krank und man wollte niemanden anstecken. Man sagt auch, dass sich die Haut der Menschen, die auf andere neidisch oder eifersüchtig sind, in dieser Farbe färbt. Persönlich habe ich das aber noch nie miterlebt. Auch im Straßenverkehr findet man diese Farbe oft. Weil man sie gut sieht, sind umschaltende Ampeln und Postautos in dieser Farbe. Ach ja, und im Fußball verwarnt der Schiedsrichter die Spieler bei einem Foul mit einer Karte in dieser Farbe. In diesen Fällen freue ich mich allerdings weniger, meine Lieblingsfarbe zu sehen. Meine Lieblingsfarbe ist die Lieblingsfarbe der meisten Deutschen. Ich habe gelesen, dass bei rund 40% der Leute diese Farbe klar auf Platz 1 liegt. Auf mich wirkt diese Farbe sehr beruhigend. Sie lässt mich entspannen und ich fange oft an zu träumen. Ich glaube, das geht vielen Menschen so und deswegen gilt diese Farbe wohl auch als Farbe des Gemüts. Sie verbreitet eher positive Stimmung, mildert Sorgen und lässt einen schlechte Botschaften leichter akzeptieren. Wegen ihrer positiven Wirkung wird die Farbe häufig in der Werbung verwendet und auch viele Firmen benutzen sie in ihrem Firmenlogo. Sogar in der Medizin wird sie eingesetzt. Sie soll Fieber und den Blutdruck senken. Meine Lieblingsfarbe gilt als kühlste, reinste und tiefste Farbe. Sie entspannt und stärkt das Gleichgewicht. Ich denke, darum mag ich sie so.